Oh, in den Armen Jesu, an der geliebten Brust, lässt es sich herrlich ruhen, selig in Lieb und Lust. Heuch, wie es herübertönet von dem kristallnen Meer, wo auf des Himmels Auen jauchzet der Segen her. O, in den Armen Jesu, an der geliebten Brust, lässt es sich herrlich ruhen, selig in Lieb und Lust. Ja, in den Armen Jesu quält keine Sorge mehr. Frei von der Welt und Sünde freut man sich hoch und her. Frei von den Seelenschmerzen, frei von der Zweifelpein, kann man sich alle Wege in seinem Heiland freuen. O, in den Armen Jesu, an der geliebten Brust, lässt es sich herrlich ruhen, in Lieb und Lust. Jesus, mein Herz und Heiland, dank dir, du starbst für mich. Einzig auf diesen Felsen baue und vertraue ich. Still will ich nur warten, bis mir der Tag anbricht, wo ich dein Antlitz schaue, droben im ewigen Licht. O, in den Armen Jesu, an der geliebten Brust, lässt es sich herrlich ruhen, selig in Lieb und Lust.